Unter der Brücke lag jüngst er in schwarzer Nacht, gröhlte Noten, kreischte, schuf lange Pausen, die den Fluss verstörten. In Gedanken arrhythmisch verschwommen die Lichter der Stadt und alle, die alles zu haben schienen. Er setzte sich auf, trank und ertrank seine Seele. Die schrie und schlug um sich, die eine, während der Bus über der Brücke hielt, die Türen öffnete, sie wieder schloss und entschwand mit seinen Träumen. Unter der Brücke lag jüngst er noch im aufgehenden Morgen.